Unmögliche Leiche von José Pablo Feinmann. Aus dem argentinischen Spanisch übersetzt von Thomas Provost. Bearbeitet von Stefan Ripplinger. Regie Klaus Wirbitzki. Um Gottes Willen, Marisa, wie hast du mich gefunden? Ist dir auch niemand gefolgt? Dein Vater wird uns beide finden. Das spielt alles keine Rolle. Ich habe dich gefunden. Nur darauf kommt es an, Claudio. Geliebte Marisa, ich liebe dich. Ja, das stimmt schon. Ich werde demnächst eine kleine Sammlung Kriminalgeschichten in meinem Verlag herausgeben, aber... Das ist Ihre Chance. Wie bitte? Das ist Ihre Chance, meine Geschichte zu bringen. Die unmögliche Leiche. Und vergessen Sie nicht, sich gleich die Filmrechte zu sichern. Das kostet natürlich extra. Die Filmrechte? Wie kommen Sie auf die Idee? Ich könnte die Filmrechte für eine Geschichte erwerben, die ich nicht kenne. Von einem Mann, den ich nicht kenne. Der außerdem... die einfachsten Höflichkeitsregeln missachtet, nicht einmal anklopft. Weil, lieber Herr, kein einziger von Ihren großartigen Autoren so viel Blut, so viele Verbrechen, so viele Verstümmelungen, kurz, so viele Tote zu bieten hat wie ich. Ach, und Sie glauben, das genügt. Um was geht es denn überhaupt? Um eine Verführung. Wer wird verführt? Sie. Ich? Ja, Sie. Ich will in Ihre Anthologie aufgenommen werden und ich werde nicht einen Tropfen Blut sparen, um es zu erreichen. Ja, na gut. Unmögliche Leiche, sagten Sie. Geben Sie mir mal eine von Ihren unmöglichen Leichen. Ich gebe Ihnen gleich zwei. Sie wird Anna heißen. Die erste Leiche? Nein, die Heldin. Einfach Anna. Ein kurzer Name, aber zwangsläufig kurz. Denn sie wird die ganze Erzählung hindurch die kleine Anna sein. Damit wir die kleine Anna oder unsere kleine Anna zu ihr sagen können. Und wenigstens in dieser Hinsicht nicht in irgendeine Maßlosigkeit verfallen, denn ein anderer wird es in dieser Geschichte an Maßlosigkeiten nicht mangeln, jawohl! Und die erste schreit schon danach, erzählt zu werden. Also, der Anfang. Sie und ich wissen, wir brauchen eine große, erschütternde, um nicht zu sagen tragische Anfangsszene für eine große und tragische Geschichte. Ich hoffe, Sie schreiben nicht so, wie Sie reden. Und was ist tragischer als die Verbindung kleines, unschuldiges Kind und blutiges Verbrechen? Beginnen wir so. Anna wird ihre Mutter mit einem unbekannten Huren hören. Ja. Huren? Starkes, biblisches und treffendes Wort, finden Sie nicht? Also... wo wird sie Huren hören? Nehmen wir einen Ort. Auf dem Küchentisch. Einigen wir uns darauf. Die kleine Anna, die hier bei dieser ersten großen, erschütternden Szene 9 Jahre alt ist, steht aus ihrem Bett auf, weil sie seltsame Jammerlaute gehört hat. Ja, Jesus Gott. Ja. Es ist 2 Uhr nachts. Nehmen wir an, Anna hat ihren Vater nie kennengelernt, einen der vielen flüchtigen Liebhaber der Frau. Anna geht langsam bis in die Küche. Hören Sie, da bietet sich ihr dieses danteske Bild. Dort auf dem schlichten und massiven Holztisch liegt ihre herzensgute und heiß geliebte Mutter, die Beine gespreizt. Was macht er mit dir? Mama! Mama! Kleider in grässlicher Unordnung, das lange Haar offen, einem Sturzbach gleich, verlorenen Blick. Ihr keuchender Mund zu einer unfassbaren Grimasse verzerrt. Sie erinnert ein wenig an Kathleen Turner. Die Mutter jammert merkwürdig. Sie scheint zu leiden. Auf ihrer Mutter, zappelt ein halb angezogener fremder Mann, der aussieht wie Jack Nichols. Ein Ungeheuer, das nicht aufhört, ihrer Mutter weh zu tun. Dort, vor aller Schmerz der Welt herzukommen. Mama! Mama! Unsere kleine, entsetzte Anna will ihre Mutter retten. Sie öffnet eine Schublade, nimmt ein riesiges Messer heraus und rammt es 7-mal in den Rücken des flüchtigen Huren. Mama! Die Hure schafft es trotzdem. Er schafft es, auf die Beine zu kommen, ein wenig taumelt, klar. Und seine riesigen Hände... Seine Pranken? Ja, seine Pranken nach ihr auszustrecken. Er sieht tatsächlich zum Fürchten aus. Denken Sie bitte an Schlüsselkenz und Shining. Weit aufgerissene Augen, Blut aus Nase und Mund. Mit einem letzten Röcheln stürzt er sich auf Anna. Aber unsere Kleine schwankt nicht. Sie stößt und stößt ihm das Messer auch noch in den Bauch. Und jetzt allerdings, das leuchtet wohl ein, stirbt der Flüchtige. Aber die Mutter? Ja, die Mutter, merken Sie. Nicht einleuchtend ist, was die Mutter der kleinen Anna tut. Denn statt ihr zu danken, dass sie sie von einem solchen Ungeheuer, dem flüchtigen Hura eben, befreit hat, fängt sie an, sie zu beschimpfen. Mit unflätigen Ausdrücken, sagen wir mit Ausdrücken, deren Bedeutung sich dem Verständnis der kleinen Anna entzieht, aber nicht ihr Sinn. Die Mutter ist böse auf sie. Elena, mein Gott, was hast du getan? Ja, achten Sie nicht zu sehr auf diese Ausdrücke. Beide Frauen, Mutter und Tochter, stürzen ineinander geschlungen auf den groben Fliesenboden dieser tragischen Küche. Ein Kampf beginnt, bei dem... Das Messer. Ganz recht. Anna hält es immer noch in der Hand. Sie umklammert es mit ihrer zähen kleinen Faust. Und jetzt... Oh nein. ...steckt sie das Messer bis ans fettige und blutige Heft mitten in die Brust dieser wild gewordenen, rachsüchtigen, hurenden Mutter. Was für ein Schauspiel. Anna sieht ihre Mutter, wie sie sich mühsam aufrichtet, sich das Messer endlich herausreißt, sieht, wie dunkles, dickes Blut aus dieser Brust quillt, die Brust ihrer Mutter, und sieht, wie sie schließlich tot, mausetot, auf dem groben Fliesenboden dieser schicksalhaften Küche der Länge nach hinschlägt. Habe ich gut gesagt, Herr Verleger. Schicksalhaft. Denn das Schicksal hat, Sie werden es nicht leugnen, viel zu tun mit dem starken Anfang einer Geschichte. Und das war die Geschichte. Was denken Sie? Wir brauchen Feuer. Ihnen kann es wohl nie dramatisch genug sein. Die Flammen erhellen nun Annas trotziges Gesicht. Erinnern Sie sich bitte an die junge Sissy Spacek. Das Feuer verzehrt Körper ihrer Mutter und des flüchtigen Huras. Und eine gewaltige, endgültige Flamme schlägt empor. Ein Flammenmeer, eine rote Agonie, die sich zum Himmel erhebt wie eine nackte Höllenhand. Eine reichlich abgeschmackte Metapher. Zugegeben, aber so expressionistisch wie nötig. Und eine Geschichte braucht große Gefühle. Da! Ein Balken löst sich und stürzt krachend herab und fällt auf Annas Bein. Unschuldige und doch tückische Mörderin wird schwer verletzt. Muss das wirklich sein? Bedenken Sie, wir hätten eine hinkende Anna. Wir könnten sie immer dann hinken lassen, wenn der Schrecken und die Maßlosigkeit das erfordern. Wer wird wohl diese neue Oberaufseher sein? Vermutlich wieder so ein rotzliefender Schnauzbart wie Lopez. Anna, Schätzchen, musst du deine Puppe überall hinschleppen? Ich will es kurz machen. Der moralische Zustand in unserer Besserungsanstalt für junge Frauen ist seit Wochen höchst labil. Unser guter Oberaufseher Felisberto Lopez hat die Aufregung, in die ihr ungezogenen Gören ihn versetzt habt, mit seinem Leben bezahlen müssen. Möge Gott ihn zu sich nehmen und ihm seine Sünden vergeben, die, wie seine Begabungen, nicht sehr zahlreich waren. Für mich ist seit dem Tod des braven Lopez die Zeit der Worte vorbei. Ich stelle euch nun den neuen Oberaufseher vor, die Person, die in diesem Abgrund der Hölle für Ordnung und Anstand sorgen wird. Ich heiße Elsa Castelli. Ich bin neuer Oberaufseher. Wer ist die Schlimmste von euch? Die Verdorbenste? Die Schlimmste soll aufstehen. Nun, wer ist es? Die Schlimmste und Verdorbenste hier bin ich. Oh. Neben mir sind die anderen Engel. Da habt ihr sie. Das arme Luda war die Schlimmste, oder? Na schön, jetzt ist sie hin. Ich nehme an, mit euch werde ich weniger Probleme haben. Schafft sie fort. Wie ihr gesehen habt, herrscht hier die Todesstrafe. Ich werde der Richter sein und auch der Henker. Ich werde entscheiden, wer am Leben bleibt und wer stirbt. Und wer sterben muss, den töte ich. Wie alt bist du? 16. Wie heißt du? Anna. Benimm dich, Anna, und du bleibst am Leben. Das Gleiche gilt auch für euch alle. Benehmt euch und ihr bleibt am Leben. Die Sache ist, was zum Teufel verstehe ich unter sich benehmen? Ich schwöre euch, das werdet ihr nie erfahren. Nie werdet ihr die Gründe verstehen, weshalb an diesem Ort jemand vielleicht am Leben bleibt oder stirbt. Das Mädchen ist Terror. Und ich bin der Terror. Und nun esst weiter, Kinder. Ist Ihnen etwas aufgefallen? Ja, Sie sind völlig wahnsinnig. Nein, nicht an mir. An Elsa Castelli. Haben Sie sie nicht wiedererkannt? Sollte ich sie kennen? Aber natürlich. Sie ähnelt doch Annas Mutter wie ein Ei dem anderen. Sie ist völlig identisch mit ihr. Sie ist Annas Mutter. Ich denke... Sie ist tot, ja, denken Sie, aber denken Sie nicht immer an das Wahrscheinlichste. Anna jedenfalls wird in dieser Nacht von einem schrecklichen Albtraum gepeinigt. Sie steht vor dem Grab ihrer Mutter. Dem Grab entsteigt eine Hand. Mama! Sie ergreift diese Hand und zieht an ihr. Ihre Mutter kommt zum Vorschein, steigt aus dem Grab, pflügt dabei die dunkle und feuchte Erde um. Ihre Mutter, blutüberströmt, das riesige Messer noch in der Brust und Anna zerrt. Und ihre Mutter ist schon fast bis über die Hüfte draußen. Und Anna denkt schon, dass sie sie befreit hat, dass sie wieder ihr gehört. Und plötzlich, Hilfe! Fängt eine unbekannte und gewaltige blinde Macht an, ihre Mutter wieder ins Grab hinabzuziehen. Dunkle und feuchte Erde verschlingt sie wie ein gnadenloser Sumpf. Carrie von Brian de Palma. Erraten? Ich muss zugeben, Sie verstehen es, jeden Anschein von Glaubwürdigkeit geschickt zu vermeiden. Nun werde ich Ihnen etwas Glaubwürdiges erzählen. Ja, sofort. Guten Abend, darf ich hereinkommen? Von mir aus, guten Abend. Setzen Sie sich bitte. Ja, sagen Sie die Wahrheit, Ryan. Wie fanden Sie meine Vorstellung heute? Unvorsichtig, übertrieben oder albern? Schlimmer. Fanatisch. Ach, seien Sie nicht so mittelmäßig, Ryan. Nur mittelmäßige Menschen denken sich Wörter wie Vorsicht, Übertreibung, Albernheit oder Fanatismus aus. Sehen Sie, diese Mädchen haben heute etwas gelernt. Sie haben nun einen Feind. Mich. Und ich habe lieber einen Feind von Angesicht zu Angesicht als ein Weichei. Ja, vielleicht haben Sie recht. Vielleicht kann nur jemand wie Sie in dieser Anstalt für Ordnung sorgen. Darauf können Sie sich verlassen, aber ich brauche Ihre Hilfe. Selbstverständlich. Ja. Sie können immer auf mich zählen. Für was auch immer. Für was auch immer. Carmen, bist du's? Ja, mach Licht, Natalia. Wo sind Rosario? Hier! Und Judith? Psst, ich bin hier. Sie ist bei Ryan. Diese Zeit? Ja. Und das kann bei dieser Schlampe nur eins bedeuten. Aber was sollen wir jetzt tun? Wir dürfen keine Zeit verlieren. Rache für Sarah Fernandez. Aber was heißt das? Wir müssen sie töten. entweder wir töten sie oder sie tötet uns. Rache für Sarah. Todesstrafe für Elsa Castelli. Wie besiegeln das jetzt? Eure Hände? Au, ich kann kein Blut sehen. Eure Hände. Aua. Oh, das tut weh. Wir schwören, Elsa Castelli zu töten. Wir schwören. Tod. Tod für Elsa Castelli. Pfarrer O'Connor, ich... Das ist ja furchtbar, was diese Frau macht. Wer diese Frau? Was heißt hier wer? Sie wissen ganz genau, wen ich meine. Den neuen Oberaufseher Elsa Castelli. Ach so, Elsa. Elsa Castelli. Sie ist despotisch und grausam. Wer hat Ihnen das gesagt? Die Aufseher. Sie leben selbst in Angst und Schrecken. Der Schrecken hat noch gar nicht angefangen. Und schon haben Sie Angst? Elsa. Wäre es nicht angemessener gewesen, wenn Sie vor dem Eintreten geklopft hätten? Ich trete hier ein, wann und wie ich Lust habe. Sie haben ein junges Mädchen ermordet. Sarah Fernandez. Richtig, das ist meine Art, mich vorzustellen. Und wo ist der Leichnam dieses armen Geschöpfs? Niemand hat ihn zu mir gebracht. Ich konnte ihm kein christliches Begräbnis geben. Christliches Begräbnis? Dieses arme Geschöpf, wie Sie sagen, hatte so etwas nicht verdient. Kommen Sie, Pater, machen Sie sich nicht lächerlich. Ein christliches Begräbnis für diese Schwachsinnige. Um Gottes Willen, was haben Sie mit ihr gemacht? Ich habe sie zerstückelt und im Heizungskeller verbrannt. In dieser Anstalt gibt es einen verheerenden Ofen. Wussten Sie das? Einen verheerenden Ofen? Einen verheerenden Ofen, Sie haben richtig gehört. Wenn man dort etwas hineinwirft, bleibt kaum noch die Asche. Sie sind ein Ungeheuer. Sie sind ein Ungeheuer! Aber, verwechseln Sie da nicht etwas? Ich glaube, dieser Mensch hasst mich. Er hasst dich nicht. Er will nur keine Verbrechen. Er wehrt sich so sehr gegen das Verbrechen, dass er in der Lage wäre, den zu töten, der eins begeht. Ich kenne diese Sorte. Was redest du denn da? Glaubst du, Pater O'Connor wäre in der Lage zu töten? Kennst du jemanden, der es nicht ist? Kennst du jemanden, der es nicht ist? Sie tragen ganz schön dick auf. Und doch ist jedes Übermaß wohl überlegt. Über Ihrer Freude an Gerundien zweifelhaften Geschmacks scheinen Sie das Schicksal Ihrer Hauptperson ganz vergessen zu haben. Anna, Sie müssen sich vorstellen, dass sie während all dieser tumultösen Vorgänge ganz allein in ihrem Zimmer sitzt und mit ihren Puppen spielt. Mit ihren Puppen? Erwähnten Sie nicht, dass sie bereits 16 ist? Anna spielt ja nicht nur mit ihren Puppen, sie hat sie auch genäht. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Wir haben es nicht mit einer Blödsinnigen zu tun, die ihr Leben mit Kinderkram vertrödelt. Anna schneidert ihre Puppen geduldig auf der Suche nach einer Perfektion, die ihr zuweilen sogar gelingt. Denn Anna ist in der Lage, perfekte Puppen zu nähen. Sag mal 33. 33. Sie hat noch einen leichten Katarrh. Und leichtes Fieber. Woher wissen Sie das? Eben erst habe ich ihr die Temperatur gemessen. Aha. Nur ein Aspirin alle 8 Stunden. Mehr nicht. Auf Wiedersehen. Anna, Kleines, bitte mich um was du willst. Ich werde es dir geben. Alles? Alles. Ich möchte eine Schneiderwerkstatt. Mehr nicht? Das ist das Einzige, was ich will, eine Schneiderwerkstatt. Wofür? Um meine Puppen zu nähen. Wenn es das ist, was du willst, wirst du es bekommen. Du kannst Elsa zu mir sagen. Nein, Signora. Ich möchte zu Ihnen sagen, wie alle meine Kameradinnen zu Ihnen sagen. Deine Kameradinnen sagen schreckliche Dinge über mich. Willst du zu ihnen zurück? Ja, Signora. Ich will zurück in den Schlafsaal. Ich will bei ihnen sein. Warum? Weil ich eine von Ihnen bin. Sie sind gut. Bestrafen Sie sie nicht mehr. Sie sind nicht gut. Irgendeinen Grund gibt es immer, warum Sie hier sind. Ich bin auch hier. Du? Du bist anders. Ach, Herr Verleger, ist das nicht wunderbar? Diese erzählerische Stringenz. Stringenz? Finden Sie es nicht reichlich merkwürdig, dass die grausame Elsa nun solche übergroße Fürsorge walten lässt? Sie ist so sanft und warmherzig, wie das nur eine Mutter kann. Verstehe ich nicht. Ich will Ihnen noch abnehmen, dass Anna glaubt, ihre Mutter sei zurückgekehrt. Aber wäre es nicht ein allzu großer Zufall, dass Elsa Castelli ausgerechnet in Anna ihre Tochter wiedererkennt? Caramba, muss ich denn alles erklären? Elsa Castelli hat beschlossen, zu Anna mütterlich zu sein. Punktum. Sie werden an das Mysterium von Elsa Castellis Sanftwerdung glauben müssen. Und außerdem, selbst wenn ich Ihnen gesagt hätte, dass Anna Elsa Castelli an ihre Tochter erinnert, die ihr das Leben genommen hat, was wäre dann? Das Leben genommen hat. Gut, gut, gut, gut. Ich versuche zu glauben. Bleiben Sie einfach sitzen und stellen Sie sich vor, Sie sehen sich eine Fernsehserie an. Signora, darf ich eintreten? Wie hast du mich gefunden? Anna, natürlich, komm rein. Ist dir auch niemand gefolgt? Was ist das? Du weißt nicht, was das ist? Eine Fernsehserie. Marisa, was ist eine Fernsehserie? Ist dir auch niemand gefolgt? Eine Fernsehserie ist eine Geschichte, in der alles passiert, was auch im Leben passiert. Verstehe ich nicht. Das wirst du erst verstehen, wenn du eine gesehen hast. Setz dich doch. Schau zu, das ist Ernte der Liebe. Der Mann heißt Claudio Martelli und... Ich liebe dich so sehr. Ich habe die ganze Zeit gehofft, dass du mich finden wirst. Ich habe immer nur davon geträumt. Mach mich zu deiner Frau, Claudio. Mach mich zu deiner Frau. Liebe mich, ja. Nimm mich, nimm mich. Ja. Was tun sie? Wenn sie uns finden, sie küssen sich. Werden sie uns töten. Bevor zwei Menschen miteinander schlafen, küssen sie sich immer. Verstehe ich nicht. Allein die Liebe vermag die Toten zum Leben zu erwecken. Oh, so werden sie töten? So ich weiß nicht, das werden wir morgen erfahren, glaube ich. So sie dürfen nicht sterben. Wir müssen warten, Anna. So sind die Fernsehserien nun einmal. Und nun geh schlafen, Anna. Du musst schlafen. Nein, nein, nein. Wenn sie uns finden, werden sie uns töten. Geliebte, du hättest mir nicht folgen dürfen. Hab keine Angst. Nimm mich zu deiner Frau, Klein. Nein. Nimm mich, Geliebter. Ihr dürft sie nicht töten. Nein. Oh mein Gott, sie werden dich töten. Mutter, Mutter! Wo zum Teufel will sie hin? Psst! Wollen Sie die anderen aufwecken? Erraten Sie nicht, was Anna vorhat. Sie will, dass ihre Mutter sie tröstet. Aber die ist gerade beschäftigt. Mitten in der Nacht. Mach mich zu deiner Frau. Die Liebe ist stark. Nimm mich! Nimm mich! Stärker. Die Liebe ist stärker. Die Liebe ist stärker. Carmen? Ich muss dir was erzählen. Carmen! Carmen! Sie ist nicht da. Wo ist sie nur? Rosario? Die ist auch weg. Und Natalia, Judith! Auch nicht da. Das heißt nichts Gutes. Tod für Elsa Castelli. Wo ist das Messer? Hier. Her damit. Folgt mir. Judith? Bist du blöder? Kein Licht? Psst. Zurück! Weiter. Hier Was meinst du? Psst! Tatsächlich. Sie schläft. Mir nach. Für Sarah Fernandez! Mama? Für Sarah Fernandez! Mama! Für Sarah Fernandez! Für Sarah Fernandez! Ich kenne dich! Deine Hand! Mama! Sie war nicht so fürchterlich, wie sie schien. Sie war fürchterlich genug, um Sarah zu töten. Verlieh mir keine Zeit. Bringen wir sie fort. Ja. Du und ich. Einverstanden. Bring mir die Axt. Ich zuerst. Sie hatte sich in den letzten Tagen beruhigt. Sie war weniger drauf. Aber zu spät. Wir konnten ihr nicht mehr verzeihen. Außerdem, wie sollten wir ihr glauben? Wer hätte uns garantieren können, dass sie sich geändert hat? Ha! Niemand! Wir hatten Angst. Wir hatten große Angst vor ihr. Sollten wir darauf warten, bis sie die nächste von uns erwischt? Sie hat mehr Gift als Blut in den Adern. Die alte Schlampe! Den Ofen auf. Hinein mit dir! Hinein! Nun haben wir keine Angst mehr. Mama, was haben sie mit dir getan? Mein Gott, was wird die Prüfstelle für jugendgefährdende Schriften dazu sagen? Das ist Bückware, schlimmer als Freitag der 13. Als Film zugelassen ab 18, Eintritt nur bei Vorlage eines gültigen Personalausweises. Völlig unverkäuflich. Und doch habe ich einen Roman für kleine Mädchen geschrieben. Einen Puppenroman. Kommen Sie. Sehen Sie sich das an. Das ist eine Hand. Sie haben Elsa Castelli zerstückelt. Woher wissen Sie das? Diese Hand ist Ihre Hand. Woher wissen Sie das? Sehen Sie sich den Ringfinger an. Er trägt einen Ring. So ist es. Er trägt einen Ring. Und? Der Ring? Hat er keine Initialen? Tatsächlich, E.C. Es sind die Initialen von Elsa Castelli. Woher wussten Sie das? Ich bin ein guter Beobachter. Seien Sie vorsichtig, Doktor. Es wäre bedauerlich, wenn Ihnen diese Hand herunterfiele. Es ist das Einzige, was uns von ihr bleibt. Ich weiß nicht, ob das für einen Totenschein ausreicht. Aber offen gestanden würde es mich wundern, wenn die Person noch lebte, die einmal diese Hand besaß. Sie haben mich gerufen. Das ist Dr. Posadas, Pfarrer O'Connor. Grüß Gott. Ja, und um was geht es? Ich muss Sie um etwas bitten. Was? Es ist eine etwas seltsame Bitte, aber seltsam ist auch, was passiert ist. Seltsam. Und schrecklich. Ich bin im Bilde. Man muss dieser Hand ein christliches Begräbnis geben. Ich weigere mich. Aber Sie können doch... Ich weigere mich, wenn Elsa Castelli uns nicht erlaubt hat, dem ganzen Körper von Sarah Fernandez ein christliches Begräbnis zu geben, sehe ich nicht ein, weshalb wir eine einzige Hand von Elsa Castelli christlich bestatten sollten. Was ist mit Ihnen, Pater? Können Sie nicht mehr verzeihen? Wollen Sie Gleiches mit Gleichem vergelten? In Gottes Namen, wir werden dieser Hand ein christliches Begräbnis geben. Vorher müssen wir Totenwache halten. Machen Sie sich doch nicht lächerlich, Totenwache bei einer Hand. Es reicht, dass wir sie beerdigen. Meinetwegen. Ich werde beim Schreiner einen Sarg bestellen. In welcher Größe? In der Größe der Hand, selbstverständlich. Caramba! Hören Sie, Posadas? Ja? Ich möchte, dass Sie mir jetzt genau zuhören. Ja, ich höre. Kein Wort über die ganze Sache in der Stadt. Diese Gräueltaten dürfen nicht ruchbar werden. Ich werde schweigen wie ein Grab. Ich habe ein Geschenk für dich. Im Ernst? Aber warum schenkst du mir was? Ist doch egal, warum. Hier, was ist da drin? Eine Puppe. Aber das bin ja ich. Ja, das bist du. Aber warum? Ich bin es leid, Puppen zu nähen, die niemandem ähnlich sehen. Sie sieht genau aus wie ich. Ja, genau. Oh, ihr fehlt was. Was? Ihr fehlen die Füße. Tatsächlich, ihr fehlen die Füße. Du hast vergessen, sie zu nähen. Wie unaufmerksam von mir. Dann musst du sie mir eben zurückgeben. Wenn du sie mir zurückgibst, nähe ich sie fertig. Hier. Ich werde heute Nachmittag anfangen. Heute Abend habe ich sie fertig. Komm doch in meiner Werkstatt vorbei, dann gebe ich sie dir. In Ordnung. Aber ich muss dich um etwas bitten. Was denn? Sag niemandem was. Warum? Wenn die anderen davon erfahren, wollen alle eine Puppe haben. Und ich kann nicht Puppen für alle Welt machen. Wenn ich sie habe, werden es aber alle erfahren. Stimmt. Aber wenigstens ist sie dann fertig. Ich habe ein Geschenk für dich. Im Ernst? Und warum? Ist doch egal, warum. Hier. Was ist das? Das ist ein Geschenk. Oh, aber das bin ja ich. Ja, das bist du. Sie sieht genau aus wie ich. Ja, genau. Aber ihr fehlt was. Ich ahne etwas Fürchterliches. Mir fehlen die Arme. Oh, wie unaufmerksam. Gib sie mir wieder. Das können Sie gar nicht ahnen. Ich werde sie fertig nähen. Es geht über Ihre Vorstellungskraft. Kannst du sie heute Abend in meiner Werkstatt abholen? Anna? Ich bin's, Carmen. Rosario! Ja, ich. Bist du mir etwa gefolgt? Nein. Was machst du denn hier in Annas Werkstatt? Und du, was machst du hier? Ich wollte zu Anna. Ich auch. Sie hat mir gesagt, sie würde mir eine Puppe schenken. Eine Puppe, die genau aussieht wie ich. Sie hat uns beiden dasselbe versprochen? Sie hat dir auch eine Puppe versprochen, die genauso aussieht wie ich? Nein, wie ich. Ach so. Plem, plem. Sie hat uns beiden dasselbe versprochen? Tja, merkwürdig, nicht? Suchen wir sie. Ach, so ein Mist. Ich wollte diese Puppe haben. Na dann los. Hilf mir, Anna zu suchen und du kriegst sie. Geh du den Flur links runter, ich nehme die Kellerseite. Oh, verdammt, die Lampe ist kaputt. Ich fürchte mich. Okay, geh du in den Keller, da ist Licht. Ich lauf hier runter. Anna? Bist du da? Anna? Ich bin's, Carmen. Anna? Anna? Oh. Was war denn das? Oh Gott! Da liegt Rosario! Rosario! Rosario, ich bin's, Carmen! Was ist mir? Der Arm! Der Arm? Die Arme. Beide. Abgehackt. Unter der Leiche liegt eine Axt. Eine Axt? Das ist unsere Axt. Psycho. Verdammt. Ja. Anna? Anna, ich... Anna! Erinnern Sie sich noch an Janet Lee? Erinnern Sie sich an diese Leiche in der Dusche? Nackt? Erinnern Sie sich an diesen unendlich preisgegebenen Körper? Erinnern Sie sich an Anthony Perkins? Erinnern Sie sich an diese apokalyptischen Ausmaße, die das Messer in seiner Rechten erlangte? Alles das ist sehr ernst, Herr Verleger. Ich muss sehr gewissenhaft sein, behutsam, wenn möglich genial. Wer so denkwürdige Schatten heraufbeschwört, so unbestrittene Meister, der verurteilt sich selbst, ihrer würdig zu sein. Angeber. Wieder eine Zerstückelung. Diesmal haben sie uns etwas mehr als eine Hand gelassen. Von dieser Leiche? Carmen. Fehlen der Rumpf und die Füße. Das ist ja eine tadellose Diagnose. Von dieser hier? Rosario. Die Arme. Es ist doch gut, eine medizinische Kapazität hier zu wissen. Ich glaube, wir sollten nun doch die Polizei benachrichtigen. Sie wissen, dass das unmöglich ist. Die Polizei würde ganz von vorne anfangen. Sie würde anfangen zu untersuchen, wer Sara Fernandez getötet hat. Elsa Castelli, warum es verheimlichen? Warum? Weil wir alle mitschuldig sind an diesem Mord. Machen wir uns doch nichts vor. Niemand hat auch nur einen Finger gerührt, um den Schrecken zu verhindern. Das können wir jetzt. Und wie? Wir könnten einen Privatdetektiv engagieren. Mein Gott, Sie lesen zu viele Kriminalromane. Klassisch. Danke. Überlegen wir. Elsa Castelli tötete Sara Fernandez und quälte mehrere Häftlinge. Dann wurde sie zerstückelt. Und jetzt finden wir zwei Häftlinge in demselben schrecklichen Zustand. Welche Schlüsse können wir daraus ziehen? Das war Rache. Wenn es Rache war, dann hat uns jemand in dieser Nacht gesehen. Jemand hat gesehen, wie wir Elsa Castelli getötet haben. Ein Aufseher? Nein, das ergibt keinen Sinn. Hier sieht keiner den anderen. Und selbst wenn ein Aufseher uns gesehen hätte, warum hätte er so schreckliche Rache nehmen sollen? Dann war es Rache. Klar, du Kamel, was sonst? Dann ist es sehr einfach. Was? Wenn es Rache war, ist der Täter die Person, die Elsa Castelli am meisten mochte. Anna! Das kann nicht sein. Anna ist sehr klein und so unschuldig, sie kann nicht töten. Wer dann? Jemand, der Elsa Castelli sehr mochte. Heriberto Ryan? Er war ihr Liebhaber. Kurz nachdem wir den Tod unserer lieben Elsa Castelli zu betrauern hatten, beklagen wir nun das schreckliche Ende zweier unserer Häftlinge. Carmen und Rosario. Sie waren nicht gut, denn sie waren hier. Niemand kommt in diese Anstalt, der nicht gesündigt hätte. Aber Gott weiß, sie waren Menschen. Und wer nicht gefehlt hat, werfe den ersten Stein. Möge der Herr ihre Seelen aufnehmen und ihnen verzeihen. Und ich habe ein Geschenk. Möge er auch ihrem Mörder verzeihen. Im Ernst? Und warum? Ist doch egal, warum. Hier. Aber das bin ja ich. Ja. Wer in uns ist. Oh, ihr fehlt was. Er wird seiner was? Strafe nicht entgehen. Mir fehlen die Beine. Ich ahne schon etwas. Sie beginnen, meine kleine Geschichte zu verstehen? Ein Meisterdetektiv. Natalia, bist du's? Ach Gott, ich hatte schon einen Schrecken gekriegt. Bist du allein? Ja. Ich habe ein so merkwürdiges Geräusch gehört, als ob jemand etwas über den Boden schleifen würde. Verstehst du? Hier ist niemand, nur ich. Ich habe Angst. Anna, woher hast du gewusst, dass ich hier bin? Ich musste aufs Klo. Und mir war, als hätte ich dich gesehen. Ich war mir nicht sicher. Deshalb habe ich gefragt, ob du es bist. Übrigens, deine Puppe ist fast fertig. Anna, und wenn du die Mörderin bist? Ich? Bist du verrückt? Oh, das ist die Angst. Es tut mir leid. Ist doch normal, dass du Angst hast. Ich verstehe dich. Mach dir keine Sorgen. Ich will nicht enden wie Carmen und Rosario. Ich will nicht sterben, Anna. Du wirst nicht sterben, Natalia. Komm ruhig heraus. Ah! körperliche Verstümmelung. Nein! Nein! Nein! Nein! Nein! Judith, sie ist geflohen. Sie ist tot. Wie? Ist sie nun geflohen oder ist sie tot? Die Wärter haben sie mit Hunden verfolgt. Sie ist vor einen Lastwagen gelaufen. Da war nichts mehr zu machen. Armes Ding. Posadas? Pater? Einen Whisky? Gern. Sie trinken schon am Morgen? Tja, es wird nun kein Verbrechen mehr geben. Wie kommen Sie denn darauf? Weil Judith die Mörderin war. Ja, Judith war die Mörderin. Von Gewissensbissen gepeinigt floh sie. Sie kam an die Straße und warf sich vor einen Lastwagen. Alles hat ein Ende. Wir können beruhigt sein. Machen Sie sich nicht lächerlich. Sie halten sich für sehr schlau, was sehr intelligent, aber weit gefehlt, Ryan. Als Detektiv bin ich neben Ihnen Pater Brown. Oder glauben Sie, ich hätte nicht schon Ähnliches gedacht? Judith und Schuld, von Gewissensbissen gepeinigt, warf sie sich vor einen Lastwagen? Hören Sie auf zu lachen! Sie sind ja rührend. Ich meine es ernst. Hören Sie auf, mich mit solchen Albernheiten zu belästigen. Dann glauben Sie also, dass die Verbrechen weitergehen werden? Nichts lässt auf das Gegenteil schließen. Herein. Liliana, was ist? Wie schrecklich. Drücken Sie sich deutlich aus. Jemand hat Judith, die Leiche, geschändet. Du lieber Himmel, ich hatte sie in die Garage legen lassen. Trottel, was heißt geschändet? Die Hände. Sie haben Judith die Hände abgeschnitten. Weinen Sie bitte nicht. Ja, Doktor, wein. Sie können gehen. Und was sagen Sie jetzt? Der Albtraum nimmt kein Ende. Sie hatten recht. Judith war nicht die Schuldige. Ich habe mich geirrt. Die Verbrechen werden weitergehen. Ich frage mich nur... Was? Was sprechen Sie? Warum diese Verstümmelungen? Warum diese Quälerei der Körper? Wenn wir das wüssten, wüssten wir alles. Sie haben zu tun, Ryan. Lassen Sie Judith begraben. Und gebe Gott, dass Sie es nur einmal tun müssen. Nicht mal die Toten werden an diesem teuflischen Ort in Ruhe gelassen. Ich komme mit Ihnen. Auch ein Gläschen? Gern. Trinken wir auf die große Schlussszene. Nun bin ich gespannt. Sie erinnern sich, was ich Ihnen versprochen habe? Die Schlussszene wird noch maßloser, noch wahnsinniger sein als die erschütternde Anfangsszene. Es ist also durchaus erforderlich, dass nun ein kräftiges Gewitter losbricht. Verdammt, verdammt, verdammt. Ja? Anna! Komm rein. Was tust du hier? Weißt du nicht, wie spät es ist? Ich muss mit Ihnen sprechen. Na schön, komm, setz dich. Was ist mit dir? Hast du dir wehgetan? Ja, vor vielen Jahren. Ah, das wusste ich gar nicht. Jetzt wissen Sie es. Weshalb bist du hergekommen? Das habe ich Ihnen gesagt. Ich muss mit Ihnen sprechen. Schön. Ich höre. Sie sind ein guter Mensch. Das glaube ich. Würden Sie etwas für mich tun? Es kommt darauf an. Kommt an auf was? Auf deine Bitte. Ich will Ihnen etwas zeigen. Was? Das werden Sie erfahren, wenn Sie es sehen. Kommen Sie mit. Wohin gehen wir, Anna? In die Küche. Hier geht es aber nicht zur Küche. In die andere Küche. Es gibt keine andere Küche. Sie wissen genau, dass es eine gibt. Ach, die ist schon seit Jahren geschlossen und niemand benutzt sie. Ich benutze sie. Diese Küche wurde benutzt, als die Anstalt hier noch ein Hotel war. Da wurde das Essen für das Personal gekocht und... Das weiß ich. Sie wissen es und ich weiß es. Also verlieren wir keine Zeit. Reden wir nicht von Dingen, die wir schon wissen. Hier sind wir. Fragen Sie mich nicht, wer die Glühbirne wieder eingesetzt hat. Das war ich. Aha. Fragen Sie mich nicht, wer den Kühlschrank repariert hat. Das war auch ich. So. Wir sind hier aus einem anderen Grund. Aus welchem? Bald werden Sie es erfahren. Was liegt unter diesem Laken? Dr. Ryan, ich bin niemals glücklich gewesen. Was liegt da? Was ist das, Anna? Ich war nur einmal glücklich, als meine Mama wiedergekommen ist. Da war sie nämlich gut und lieb und großzügig und die anderen haben sie mir weggenommen. Sie haben sie mir weggenommen. Anna, um Gottes Willen, was ist das? Das ist eine Puppe. Sie wissen, dass ich Puppen mache, nicht wahr, Dr. Ryan? Ja, ich weiß, dass du Puppen machst. Sie wissen, dass meine Puppen perfekt sind. Nicht wahr, Dr. Ryan? Schluss jetzt. Anna, was ist das? Das ist meine beste Puppe. Sie ist die perfekteste von allen. Lass mich sehen. Natürlich werden Sie sie sehen. Dafür habe ich sie ja hergebracht. Sehen Sie meine Puppe. Oh Gott. Das ist Elsa Castelli. Das ist meine Mama. Mama, die zurückgekommen ist, um mich lieb zu haben. Ich verstehe. Ich verstehe alles. Die Verbrechen, die Verstümmelungen, alles. Ich habe meine Puppe gemacht, Dr. Ryan, und es ist meine Mama und sie ist perfekt. Das ist der Kopf von Elsa Castelli. Das sind die Arme von Rosario, der Rumpf und die Füße von Carmen, die Hände von Judith und die Beine von Natalia. Heiliger Himmel, Sie haben nicht übertrieben. Wie man's nimmt. Du hast sie getötet. Du bist die Mörderin. Du, Anna. Die vier haben meine Mama getötet und ich habe die vier getötet, um sie neu zu machen. Um meine Puppe zu machen, Dr. Ryan. Du bist eine Mörderin. Anna, ich kann es nicht glauben. Ich habe sie nicht hergebracht, damit sie mir gemeine Sachen sagen. Ich habe sie wegen etwas ganz anderem hergebracht. Weswegen? Weswegen hast du mich hergebracht, kleines Monstrum? Sagen Sie nicht so etwas zu mir. Okay, ganz ruhig, ganz ruhig. Behandeln Sie mich gut, seien Sie gut zu mir. Ja, Anna, ich werde gut zu dir sein. Gefällt Ihnen meine Puppe? Ja. Sie muss nur noch leben. Sie werden sie lebendig machen. Ich? Wüsste nicht wie. Schlafen Sie mit ihr. Mit ihr? Anna, was... Was du von mir verlangst, ist pervers. Pervers? Ich weiß nicht, was das heißen soll, Dr. Ryan. Aber eins weiß ich. Was weißt du? Die Liebe ist stärker als der Tod. Und ich weiß noch etwas. Oder es ist dasselbe, glaube ich. Was denn? Die Liebe ist so stark, dass sie die Toten zum Leben erwecken kann. Küssen Sie sie, Dr. Ryan. Mein Gott. Küssen Sie meine Mama auf die Lippen. Nicht. Tun Sie es! Bevor zwei Menschen miteinander schlafen, küssen Sie sich immer. Ich werde dieses Ungeheuer nicht küssen. Du bist ja verrückt, Anna. Das ist eine Leiche. Das ist eine Puppe und Sie werden sie lebendig machen. Los, küssen Sie sie. Anna, bitte. Was tust du? Nein, nein, töte mich nicht. Lieben Sie sie. Machen Sie sie zu Ihrer Frau. Nehmen Sie sie. Nehmen Sie sie. Anna, Kleine, ich kann nicht. Ich kann nicht. Sie haben es schon mal getan. Ich habe es gesehen. Ja, da war sie lebendig, als ich es getan habe. Und jetzt ist sie tot. Tun Sie, was ich Ihnen sage. Nehmen Sie sie. Küssen Sie sie. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Sie sind kein guter Mensch, Dr. Ryan. Sie sind nicht wie Claudio Martelli. Ich weiß nicht, wer Claudio Martelli ist. Bitte, Anna, töte mich nicht. Töte mich nicht. Nein! Nein, nein, nein, nein, nein, mein Lieber, das ist nun wirklich zu viel. Das kriege ich niemals durch die Zensur. Die Prüfstelle für jugendgefährdende Sie Schriften Sie werden es genau so veröffentlichen. Mit meinen geschmacklosen Adjektiven, mit meiner unerträglichen Eitelkeit. Mit meinen geschmacklosen Adjektiven, mit meiner unerträglichen Eitelkeit, mit allen Grausamkeiten. Wie kommen Sie darauf? Weil ich Heriberto Ryan Heriberto bin. Ryan bin. Was zum Satan machen Sie mit Ihrer Stimme? Oder drücken wir es lieber wie Flaubert Oder aus? Drücken wir es lieber wie Flaubert Die aus? Kleine Anna bin ich. Kleine Anna Und bin sollten ich. Sie tatsächlich mit sollten Sie tatsächlich mit den Gedankenspielen den Text nicht zu veröffentlichen, würde ich Sie in irgendeiner dieser Nächte würde besuchen. Würde ich Sie in irgendeiner dieser Nächte besuchen kommen. Meiner Rechten. Mit einem riesigen Messer in meiner Rechten. Überlegen Sie es sich also. Die unmögliche Leiche von José Pablo Feinmann. Aus dem argentinischen Spanisch übersetzt von Thomas Provost. Bearbeitet von Stefan Ripplinger. Die Rollen und ihre Darsteller. Verleger Jürgen Thormann. Schriftsteller Vadim Glowna. Anna als Kind Gilles Böttcher. Anna als Jugendliche Stefanie Stappenbeck. Annas Mutter und Elsa Castelli Silke Matthias. Sarah Maria Simon. Carmen Anna Böttcher. Rosario Deborah Weigert. Natalia Dörte Freund. Judith Svea Timander. Heriberto Rhein Jörg Gutzun. Pfarrer O'Connor Andreas Mannkopf. Posadas Michael Evers. Liliana Samantha Baum. Marisa Patricia Schäfer. Claudio Udo Kroschwald. Ton und Technik Jonas Bergler und Stan Regal. Musik Stan Regal. Regieassistent Sabine Müller und Sonja Wiemann. Regie Klaus Wirbitzki. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 1999. Dramaturgie Angela Di Ciriaco-Sustorf.